Da sie den Blutfluss zum Stammhirn nicht zu lange einschränken durfte, beugte sie sich nach vorne, hielt diese Position, auf eine Lösung sinnend, und versank allmählich in eine Trance, in der ihr Geist, begleitet von Hilfsgeistern, zu reisen aufbrach, um Wege der Rettung oder der Heilung zu erkunden. »Ich hätte nie gedacht«, sagt Walter Wohlgemuth, »dass wir die eigentlich skurril anmutende These, es könnte sich um eine Steinzeit-Schamanin handeln, mit wissenschaftlichen Mitteln untermauern können.« »Und das Kind? Der Junge?« Leider ist es angesichts des stark fragmentierten Zustands des Skeletts nicht möglich, dieses ebenso zum Sprechen zu bringen, wie das bei der Schamanin gelang. Zumindest eine Beobachtung hat Jörg Orschied gemacht. Auf dem Oberarmknochen befinden sich leichte Auflagerungen. Jetzt hat er solche unter dem Mikroskop auch auf einem Schädelbruchstück identifiziert. Die sind unspezifisch. Das kann eine Mangelerscheinung sein. Auch wenn das unwahrscheinlich erscheint, lebten doch beide prinzipiell noch in einer idealen Umwelt. Das Klima war warm und die Ernährung vermutlich nie reichhaltiger als damals. Von Fisch bis Nüssen, von bestem Wild bis Kräuter, Knollen und Wildgemüse. Mir ist noch kein Mesolithiker mit Mangelerscheinungen untergekommen, sagt Orschied. Eine Stoffwechselstörung wäre eine Option. Vielleicht war die eigentliche Mutter gestorben und die Versorgung des Säuglings nicht mehr sichergestellt. Ansonsten sieht das Kind normal entwickelt aus, durchaus robust. Mehr lässt sich derzeit nicht sagen, als das Kind scheint nicht vollständig gesund gewesen zu sein. Hatte man also der Schamanin ein krankes Kind gebracht, damit sie es retten sollte? Oder war es ein Kind, das ihr von ihrer Cousine, ihrem Cousin, anvertraut war? Weil es ein bisschen merkwürdig war? Ein wenig von ihrer Art?